Kapitel 4 Fahrt nach St. Peter-Ording. Im Auto darf Christina vorne sitzen. Sie soll ja sehen, wie schön es in Norddeutschland ist. Tonis Mutter macht noch eine kleine Extratour durch Hamburg. Siehst du die Schiffe, Christina? Da vorne ist der Hafen. Auf dem Weg nach Hause fahren sie am Meer entlang. Das Wetter ist sehr gut. Die Sonne scheint und es ist warm. Sieh mal, Christina, das ist das Wattenmeer, sagt Tonis Mutter. Meer? Und wo ist das Wasser? Die Nordsee? Und der Strand? Hier kann man ja gar nicht surfen, sagt Christina. Meine Cousine weiß nichts, denkt Toni. Seine Mutter lacht. Sieh mal, Christina, die Nordsee ist ein Meer und es gibt Ebbe und Flut. Das Wasser kommt, das ist die Flut. Das Wasser geht zurück, dann heißt es Ebbe. Das habe ich schon gehört. Aber ohne Wasser sieht das nicht schön aus. Ja, das stimmt. Aber das Wattenmeer ist sehr interessant. Du darfst aber nicht alleine gehen. Das ist gefährlich. Du musst hier immer auf die Fahnen achten. Grün heißt alles okay. Gelb, Vorsicht. Und rot heißt Stopp. Gibt es hier auch Inseln? Will Christina wissen. Sie hat wirklich keine Ahnung, denkt Toni. Ja klar, wir sind doch an der Nordsee, antwortet seine Mutter. Kann man mit einem Schiff zu den Inseln fahren? Das macht sicher Spaß. Da gibt es aber oft viele Wellen. Vielleicht wird es dir dann schlecht. Toni hat keine Lust auf eine Schifffahrt mit seiner Cousine. Christina, hast du schon einmal Heuler gesehen? Fragt Tonis Mutter. Heuler? Was ist das? Ein Kind, das laut weint? Nein, so heißen die kleinen Seehunde. Die Seehundbabys. Wir können eine Schiffstour machen. Dann kannst du Heuler sehen. Sie liegen auf Sandbänken. Ja, super. Toni sagt nichts. Er möchte in den Ferien nur mit seinen Freunden zusammen sein, surfen, Partys feiern. Sieh mal, Christina, da ist ein Leuchtturm, sagt Tonis Mutter. Toll, so einen kenne ich nur von Fotos. Und die Häuser sind auch sehr schön. So möchte ich auch wohnen. Toni hört nicht zu. Er sieht seine Cousine an. Sie sieht ja ganz gut aus. Vielleicht ist sie doch ganz nett, denkt er. Aber jetzt will Toni nur an den Strand. Seine Freunde sind schon seit ein paar Stunden dort und surfen.